Parzifal vergräbt sein erstes Schwert, das er noch gar nicht benutzt hatte, und bemächtigt sich des Roten, das sein zweites Schwert ist. Als er Iter tötete, gab sich Parzival selbst den Tod, denn er war ein Ritter aus dem gleichen Geschlecht. Auf diese Weise ist uns die Beziehung klar geworden, die in dem Kriegerorden des Schildes, der Tafelrunde im Orden Wotans, zwischen der Einweihung und dem Schwert vorhanden ist. Das erste Schwert ist das, welches Parzival auf natürliche Weise erhielt, als er der mütterlichen Herrschaft entwich, als er geboren wurde, aus dem Leib kam. Das zweite Schwert ist das, welches er im Kampf des mystischen Todes erobert, die zweite Geburt, die eine bewusste Wiederholung der ersten ist. Das dritte Schwert wird ihm vom König des Gral überreicht werden. Das ist die dritte Geburt des Arias, nun schon in den unsterblichen Siddha verwandelt. Um die Symbolik noch offenkundiger zu machen, vergräbt Parzival sein erstes Schwert in dem Augenblick, als er sich des Schwertes des Roten Ritters bemächtigt. Mit dem dritten Schwert, genannt Gedächtnis des Blutes, kann man nur einen Hieb ausführen, der durch und durch schneiden wird. Mit einem zweiten Hieb wird das Schwert zerbrechen und nur im Wasser einer Quelle, genannt Lak, die aus einem Felsen bei Karnant entspringt, wiederhergestellt werden können, und nur wenn das Schwert nicht in Stücke zerbrochen ist. Es wird wieder wie neu und sogar besser, immer nur dann, wenn man die Magie des Wortes, das Mantra des Schwertes kennt. Pat ist das tantrische Mantra. Dieses wird Parzival von Sigune erfahren, einer Dame, von der wir noch sprechen werden. Sie glaubt, dass er das Mantra nicht kennt, weil er seine erste Gelegenheit vor dem Gral verpasst hatte, weil er ein lebender Toter ist. Du scheinst zu leben, sagt sie ihm, solange die Gunst des Himmels dir verzeiht. Du bist tot. Auch das Schwert Excalibur aus der Legende des Königs Arthur wird aus einem Stein, einem Gral, gewonnen und kehrt zum Wasser eines Sees, Lak, zurück, nachdem ein Zyklus der Äußerung vollendet ist, in den mütterlichen Busen, von wo aus alles wieder auferstehen wird, nach 700 Jahren, wie die Katharer, aber auch Hitler sagen würden. Eine neue Gelegenheit, eine ewige Wiederkehr. Von hier ab erlangt die Geschichte, die ein Kampfesbericht von fahrenden Rittern schien, eine Atmosphäre der Verzauberung, der Träumerei, des Wunders. Wolfram sagt es: Diese Geschichte hat sich selbst übertroffen. Sie hat sich selbst zurückverfolgt. Uns seine eigene Überraschung zeigend, so als ob er entdeckt habe, dass er selbst geleitet wurde, um sie zu schreiben. Parzival wurde am Hofe König Arthurs aufgenommen. Hier sein Bericht. Wir werden am Hofe Arthurs unsere wahre Rasse finden, Menschen, aus deren Blut wir geboren wurden. Und als er später, weit entfernt, durch Täler und Berge auf der Suche nach der Gralsburg wandelt, hilf mir zur Tafelrunde zurückzukehren, von der ich eines seltsamen Mysteriums wegen aufbrechen musste. Sie fehlt mir sehr, ich habe außerhalb viel gelitten. In diesen bewegenden Worten wird das Heimweh der Pilger der großen Sehnsucht zusammengefasst, die eines seltsamen Mysteriums wegen das polare Hyperborea verloren. Es ist die untröstliche Melancholie des Auszuges, dass die Hüter der Morgendämmerung, die Arier, die Nordischen, besonders die Germanen, die immer einen Fuß auf Atlantis haben, die Helden des Ordens von Wotan befällt. Die Tafelrunde des König Arktos, des Königs Bär, der kleinen Bärin, ist verzückt wie der Pol. Es ist Hyperborea, der verschwundene polare Kontinent, und die Ritter der Tafelrunde sind die göttlichen Hyperborea im Exil, die von neuem aufbrechen, den Gral zu suchen, den Vril, er, die verlorene Macht. Innerhalb dieser unvermeidlichen Symbolik ist die Lanze, die Anfortas verletzte, die Achse der Erde, die abgewichen und böser Tatbestand der Katastrophe war, jenes seltsamen Mysteriums des Verlustes des goldenen Zeitalters. In dem Werk gibt es eine Beschreibung darüber, wie die Tafelrunde aufgebaut ist, wo die Ritter mit ihren Damen ihren Amasiae Uxor während einer rituellen Festlichkeit Platz nehmen. Sie wird des Nachts unter Berücksichtigung eines bestimmten astrologischen Zusammentreffens aufgebaut und ist enorm wie der polare Kreis, der den Eingang zur inneren Erde umgibt. Parzival ist ein schöner Jüngling, strahlend wie ein Gott, bartlos, wie eine Sonne, die in der Nacht leuchtet. Sehr jung noch ehelicht er Condivamors und verlässt sie, um seine Mutter zu besuchen, wie er sagte, er wusste nicht, dass sie schon gestorben war, und um seine heldischen Abenteuer weiterzuführen. Condivamors muss seine Abreise billigen. Parzival wird ihr immer treu bleiben und ihretwegen Liebesnot erleiden. Mit den Gedanken an die Geliebte im Herzen wird er Kämpfe bestehen und am Ende keusch den Gral erobern. So kam es, dass er sich eines Tages an einer uneinnehmbaren Burg zu Füßen des Monsalvatsch, Berg der Rettung, Montsegur, sicherer Berg und wilder Berg, Wildenberg laut Otto Rahn, befindet. Es kam die Nacht und er bat um Unterkunft. Elegante Pagen dienen ihm, führen ihn in ein schönes Gemach, entledigen ihn seiner Waffen und bedecken ihn mit einer herrlichen Decke, die der Prinzessin Repanse de Choye gehört, der Hüterin des Gral. Auf diese Weise gelangte Parzival, ohne es zu wissen, in die uneinnehmbare Burg des Gral. Er ist ein Auserwählter des Himmels. Wie es in solchen Fällen beinahe immer geschieht, muss er die Gelegenheit, die sich ihm bietet, auf einen Schlag verlieren, vielleicht zu früh und unerwartet. Auf dem Wege nach Monsalvatsch, der immer fantasievoller, steiler und enger wird, trifft Parzival eine Jungfrau, die in ihren Armen den Körper ihres toten geliebten Kriegers hält. Sie sagt zu ihm, »Die Gralsburg ist nicht so leicht zu finden. Wer sie mit Sehnsucht und Maßlosigkeit sucht, kann daran vorbeigehen und sie nicht sehen. Die Erde der Burg heißt Terre de Salvage, Land der Rettung.« Auch in meinem Buch »Die nicht vorhandene Blume« geschieht etwas Ähnliches bei der Suche nach der Stadt der Cäsaren. An jenem Abend sollte ein fantastisches Mahl im Schlosse gefeiert werden, zu dem der eingeladene Ehrengast ist. Versuchen wir, dies zu beschreiben. In der Mitte des großen Saals der Burg von Monsalvatsch wird in dem eindrucksvollen Kamin das Feuer von Saturn entzündet. 100 runde Tafeln, eine jede mit 4 Rittern besetzt, 4 Templeis, man hat in der Übersetzung diesem Wort die Bezeichnung Templer gegeben, ob korrekterweise weiß ich nicht, die von einem Pagen, 100 Pagen und einem Kammerherrn bedient werden. Die Kelche, Bestecke und das Geschirr sind aus Gold. In der Mitte befindet sich die Tafel des Königs des Gral, Anfortas. Dorthin wurde Parzival eingeladen. Anfortas überreicht ihm das Schwert Gedächtnis des Blutes.